Koromenia. Anarchistische Blickwinkel zur Koromenia. Eine Serie des Anarchistischen Hörfunk Dresden. Interviews mit verschiedenen Akteuren. Corona-Alltag von Kindern. In unserem Interview möchten wir dieses Mal Kinder und Heranwachsende zu Wort kommen lassen und uns in ihre Situation versetzen. Wir sind Gedanken nachgegangen und haben Kinder um ein Interview gebeten. Fragen, die wir uns stellen, sind zum Beispiel: Wie erleben Sie eigentlich alltägliche Momente in der Corona-Krise, zum Beispiel mit der thematischen Überpräsenz in den Medien oder in der Begegnung mit maskierten Menschen? Wie verarbeiten Kinder die momentane Situation und die Zeitdimension, die schon Erwachsene schwer greifen können? Welchen Einfluss hat das Kontaktverbot und fehlende Nähe zu Gleichaltrigen auf die soziale und allgemeine Entwicklung von Heranwachsenden? Was vermissen Sie am meisten und was wünschen Sie sich? Um die Perspektive der Erwachsenen zu verlassen, die sich vor allem um Homeschooling, Betreuung und Erledigung der eigenen Pflichten dreht, sind wir ins Gespräch gegangen. Weißt du, was Corona ist? Kannst du es in deinen Worten mal erklären? Ich weiß gar nichts mal von Corona. Nee, weißt du nicht, was Corona ist? Mm-mm. Na, überleg mal. Also auf jeden Fall ist es eine Bakterie. Aber was das so macht, weiß ich wirklich nicht. Mhm. Husten? Mhm. Schnupfen? Mhm. Ja, ich weiß, was Corona ist, eine Krankheit. Aha. Und weißt du, was die macht? Bitte krank natürlich. Ja, das ist ein Virus, der sich schnell vermehrt und für ältere Menschen sehr gefährlich ist. Was hat sich jetzt seitdem verändert, seit es das Corona gibt? Das finde ich mir raus, dürfen so oft, sondern nur noch selten. Und dass man sich gegen, dass man andere Menschen nicht anfassen darf oder besuchen darf. Hm. Kommt das jetzt im Radio? Also mir fällt auf, wenn du mal einkaufen gehen willst, dass du dann immer mit einem desinfizierten Einkaufswagen reingehen musst. Und ja, das halt so im Alltag, dass man im Alltag schon manchmal Leute mit Mundschutz sieht, was halt sonst, wenn Corona nicht wäre, man nie sehen würde eigentlich. Mhm. Und mir fällt das auch auf, manchmal mit der Polizei. Also da weiß ich manchmal nicht so richtig, was man jetzt machen darf und was man nicht machen darf, weil ja auch vieles abgesperrt deswegen ist. Nur, dass man nicht mehr so viel raus darf und man sich dass man nicht mehr auf die Spielplätze darf. Das hat sich verändert. Oh. Man darf ja nicht mehr in die Kita jetzt. Man darf nicht mehr auf den Spielplatz, man darf nicht mehr ins Zoo. Wir dürfen nicht mehr auf die Ponys oder an die Ponys. Und wir dürfen nicht mehr in den Dino-Park und nicht mehr ins Zoo. Und wir dürfen nicht mehr so viele Freunde treffen. Was machst du denn jetzt den ganzen Tag? Also ich mache den ganzen Tag Essen, ein bisschen rausgehen, Mittagspause und fertig machen und spielen. Mhm. Und manchmal auch ein bisschen Geschichten anhören. Mhm. Und auch ein bisschen Schule. Also ich mache es eigentlich immer so, dass wir, ich und meine Mama, dass wir zu Hause ein paar Aufgaben machen von der Schule, weil da haben wir noch welche mitgekriegt, weil die Schule haben ja auch geschlossen. Ja, sonst spiele ich auch noch ein bisschen so. Ich bleib ganz lang im Garten und fahr Fahrrad und kaufe ein. Zum Beispiel wollen wir mal an der Tankstelle Kaninchengras holen. Wir spielen mich ärgerlich nicht und gehen eigentlich, gehen ja jeden Tag raus. und versuchen uns so gut wie es geht Zeit zu vertreiben, aber langsam wird es auch langweilig, die ganze Zeit nur noch zusammen zu sein. Ja, weil wir treffen uns natürlich noch mit Freunden, aber nicht mehr so jeden Tag. Man trifft sich nicht jetzt jeden Tag und sagt, los, Party schmeißen. Man darf nicht mal zu einem anderen nach Hause. Fällt dir auch was schwer? Dass ich mich eben nicht mehr mit meinen Freunden im Kindergarten treffe, weil manche kenne ich zwar, aber die Mütter kennen sich natürlich nicht. Dazu kann ich meine Freunde, die ich kenne, aber die Mutter, die kennt sich nicht. Die kann ich dann eben nur im Kindergarten sehen. So wie Anouk, die ist meine beste Freundin, aber die Eltern kennen sich nicht. Und wir können uns nicht mehr treffen. Fühlst du dich ein kleines bisschen alleine? Ja, kleines bisschen. Streit? Und schlechte Träume, also Albträume. Ja, du hast Albträume? Wovon denn? Manchmal kommen solche Dinge im Kopf, die eigentlich gar nicht vom Film kommen, sondern einfach nur Fantasie. Weißt du, soll ich dir erzählen, was ich heute geträumt habe? Also ich habe heute geträumt, dass es an der Tür trommelte und ich machte auf, aber habe nichts gesehen. Dann habe ich zugeguckt und eine kleine hässliche Virus stand vor meiner Tür. Ein kleiner Virus stand vor deiner Tür? Mhm. Und zwar der Coronavirus. Okay, was hat der gemacht? Und der hat mir gruselige Grimassen geschnappt, mich dann das Fenster raus auf den Boden geschmissen. Oh Gott. Das war der schlimmste Albtraum, den ich je geträumt hatte. Ja, mir fällt es halt schwer. Ich würde mit meinem Papa, gehe ich immer gern Fußball spielen und so. Und da ist halt jetzt alles abgesperrt. Also sind doch schon überall irgendwo hingefahren, haben überall geguckt, ob noch wo was nicht abgesperrt ist. Und da findest du einfach nichts mehr. Mhm. Und, ja, das ist halt schon doof. Was ist gut zu Hause? Also gut ist zu Hause, dass ich manchmal Süßigkeiten essen darf, Film gucken darf, zu helfen darf, Ostereier anmalen darf, spielen darf, malen darf und Hörbuch hören. Mhm. Und dass ich mich ab und zu auch ausruhe. Und dass manche Tiere Geburtstag haben. Ich hab Jan Mama jeden Tag. Und das ist schön, ja? Ja, aber... Langweilig, immer jeden Tag denselben zu sehen. Ist halt ein bisschen entspannter, würde ich schon sagen, als in der Schule. So. Und wir fangen halt auch ein bisschen später an, als die Schule beginnt. So. Und was vermisst du jetzt? Meine Freunde. Und den Osterhase. Und was wünschst du dir? Was ich mir wünsche? Also, was ich mir wünsche, während ich zu Hause bin? Zum Beispiel. Okay, ich wünsche mir zu Hause ab und zu ein bisschen Zeit für mich selbst. Also das tun, was ich gerade möchte und einfach rumzuverlenzen und nichts anderes machen als spielen und naschen. Okay. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir einfach nur, dass die Kita offen hat, damit ich mich wieder mit Anouk treffen kann. Das wünsche ich mir nur. Ja, dass man wenigstens ein Kind auf dem Spielplatz lassen kann. Wovor hast du Angst? Vor Albträumen und dass ich mal meine Eltern verliere und vor Streit. Ein bisschen Angst, dass das Corona nicht so richtig weniger wird, also dass es immer noch so ist und dass es dann halt irgendwie das ganze Jahr über so geht. Und das ist dann halt echt langweilig, wenn man die ganze Zeit zu Hause ist und irgendwie nichts machen kann. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an unsere eifrigen InterviewpartnerInnen. Dies war ein kleiner Einblick in die kindliche Wahrnehmung während der Krise, die sicherlich auch nicht zu vergleichen ist mit der Situation und den Ängsten von Kindern weltweit, denen es weniger gut geht. Heute schließen wir mit einem Bleibt gesund und miteinander solidarisch.